ziehe durch die Straßen bis nach Mitternacht. Ich hab das früher auch gern gemacht, dich brauch ich dafür nicht. Ich sitz am Tresen, trinke noch ein Bier. Früher waren wir oft gemeinsam hier. Das macht mir nichts. Gegenüber sitzt ein Typ wie ein Bär. Ich stell mir vor, wenn das dein Neuer wär. Das juckt mich überhaupt nicht. Auf einmal packt's mich, geh auf ihn zu und mach ihn an, lass meine Frau in Ruhe. Er fragt nur, hast du einen Stich? Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ich lieb dich, ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. So langsam fällt mir alles wieder ein. Ich wollte doch nur ein bisschen freier sein. Jetzt bin ich's oder nicht. Ich passe nicht in deine heile Welt, doch die und du ist, was mir jetzt so fehlt. Ich glaub das einfach nicht. Gegenüber steht ein Telefon, es lacht mich ständig an voll Hohn. Es klingelt, klingelt aber nicht. 7 Bier